Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Donald Trump hat's schon wieder getan. Er hat sich bei Game of Thrones bedient. So hat er gestern auf Instagram ein Bild gepostet, das zeigt sein entschlossen dreinblickendes Gesicht, die Augen zusammengekniffen. Und darunter steht in Anspielung auf den Game of Thrones Slogan Winter is coming, the wall is coming, die Mauer kommt, also die zu Mexiko, die er sich so sehnlichst wünscht. Und das Ganze ist dann noch kombiniert mit einer Mauer, die unter sein Antlitz ins Bild eingezogen ist. Trump meets Game of Thrones. Darüber spreche ich mit der Storytelling-Expertin und Kommunikationsberaterin Maike Gosch. Tag, Frau Gosch. Ja, schönen guten Tag. Die Mauer wird kommen, dazu dieses heroisch anmutende Bild in Game of Thrones Optik. Wie wirkt das? Also das hat ja etwas, vielleicht aus unserer Sicht auch etwas Bedrohliches. Er hat da so ein bisschen rötliche Augen, die hat so entschlossene Falten zwischen den Augenbrauen. Es soll, denke ich mal, auch vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Situation Entschlossenheit ausdrücken. Und er inszeniert sich da als, ich denke mal, als Herrscher, als Führer, als jemand, der entschlossen ist und der bereit ist, etwas durchzusetzen. Und in der Serie Game of Thrones ist Winter is Coming ist ja eigentlich etwas Bedrohliches. Für Trump-Anhänger ist die Wall oder die Mauer ja etwas, was sie sich wünschen, wovon sie sich Schutz und Sicherheit erhoffen. Ich denke mal, das ist ja ganz eindeutig an das Publikum seiner Wähler gerichtet. Das ist ein Versprechen und gleichzeitig ist es auch eine Botschaft an seine politischen Gegner. Ich bin entschlossen, ich werde nicht weichen, ich werde nicht zurückschrecken, ich werde nicht aufgeben. Das wird kommen, das ist unausweichlich. Warum ist denn Game of Thrones, und da hat sich Trump schon öfter bedient, so geeignet, um seine Wähler anzusprechen? Es ist ja ein Epos, es ist eine Heldengeschichte und sie spielt in, ich sag mal, prädemokratischen Zeiten. Und ich glaube, dass bei seiner Wählerschaft das Mythische daran, das Martialische daran, das Heldenhafte dieses Epos sehr, sehr gut ankommt. Und ich glaube, ihnen gefällt auch diese klare Trennung oder es spricht sie an und es funktioniert für sie auf einer emotionalen, auf einer kognitiven Ebene. Die Darstellung einer der Trennung einer Welt in Gut und Böse, in die anderen und wir, in das Stammeshafte sozusagen dieser Welt. Also das sind alles sehr tiefe Gefühle, auch historisch gewachsene Gefühle, die jetzt vielleicht nicht so ins 19., 20., 21. Jahrhundert passen, die aber unglaublich tief verwurzelt sind in Menschen. Und das spricht diese Serie an, das ist sicher auch einer der Gründe für ihren Erfolg. Und das ist, glaube ich, etwas, diese Sehnsucht nach einer, ich sag mal, Sehnsucht nach einer prädemokratischen Welt, wo es klarer war, wo es Stammeszugehörigkeiten gab, wo auch einfach mal was durchentschieden wurde, wo seine Leute geschützt wurden und verteidigt wurden und so weiter. Also diese ganze Welt, in der Game of Thrones spielt, ist etwas, das bei seinen Wählern, ich würde mal sagen, resoniert zumindest. Sie entwickeln für NGOs und Parteien Claims und sogenannte Narrative, also Erzählungen, die kurz und prägnant auf viel weitergehende Assoziationen und größere Geschichten zurückgreifen. Seit Steve Bannon ist Narrativ so ein bisschen verbrannt, für mich fast schon. Das Prinzip ist ja eigentlich nicht neu. Erinnern wir uns an Barack Obamas Yes, We Can. Also was wirklich Neues macht Trump da nicht, oder? Ich würde auch sagen, wie bei so vielen anderen Dingen, macht Trump etwas, was schon vielleicht sogar immer in der politischen Kommunikation oder Rhetorik gemacht wurde. Er macht es nur deutlicher, plumper, krasser. Und ich glaube natürlich vielen oder uns oder dem, sag mal, Mainstream, dem seine politischen Aussagen nicht gefallen, wird es natürlich besonders kritisch beäugt. Naja, handwerklich wirkt das ja sehr profund und sehr professionell. Und es wirkt ja auch logisch mit Blick auf die, die er ansprechen will. Aber was spricht denn gegen so eine Vermischung von, sagen wir mal, Pulp Fiction und Politik? Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Es ist gefährlich. Weil was man macht, ist, man legt einen Filter auf die Wirklichkeit. Also man, und das kann manchmal auch ein Zerrbild erzeugen. Also er sagt, er vergleicht letztlich die Situation. Er sagt, die Situation in Game of Thrones, nämlich diese Eismauer gegen die Wildlinge aus dem Norden, ist vergleichbar mit der Mauer, die wir an der Grenze zu Mexiko bauen wollen. Und indem er diesen Filter drüber legt, verzerrt sich die Wahrnehmung und die Wähler oder die Unterstützer oder die amerikanischen Bürger sehen dann die mexikanischen Einwanderer als Wildlinge, als gefährlich, als unzivilisiert, als bedrohlich, als das andere, als Nichtmenschen wie wir. Das heißt, dieser Filter, den er drüber legt durch die Metapher, verzerrt die Wirklichkeit, emotionalisiert sie, simplifiziert sie. Und dessen sollte man sich da immer bewusst sein und da sollte man sehr vorsichtig sein. Maike Gosch ist Kommunikationsberaterin und Storytelling-Expertin. Mit ihr habe ich gesprochen über Donald Trump meets Game of Thrones. Trump hat gerade ein Instagram-Bild gepostet, auf dem er mit dem Serienslogan spielt. Danke, Frau Gosch. Vielen Dank für das Gespräch.